SWR 2 Hörspiel. Don Quixote von der Mancha. Hörspiel in drei Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Miguel de Cervantes Saavedra. Aus dem Spanischen von Susanne Lange. Hörspielbearbeitung Katrin Sipse. Teil 1. Vom Auszug des geistvollen Hidalgos, seiner Rückkehr und neuen Fahrt. Desocupado lector. Solo quisiera darte la monde y desnuda, sin el ornato de prólogo, unbeschwerte Hörerschaft. Am liebsten würde ich, Miguel de Cervantes Saavedra, dir die Geschichte ungeschminkt und bloß übergeben, ohne den Zierrat der Vorrede und des Schwalls üblicher Sonette. Als ich wieder einmal so ratlos vor dem Papier saß, kam unversehens ein gewitzter, weltkluger Freund herein, der mich grübeln sah und nach dem Grund fragte. Ich sagte, ich dächte über die Vorrede zur Geschichte des Don Quixote nach und wollte es beinahe schon aufgeben und mein Werk, so spröde wie Federgras, so frei von Geist, so dürftig im Stil und so ganz ohne Sonette von Herzögen, Markgrafen und höchst berühmten Dichtern, lieber in den Archiven begraben. Mein Freund schlug sich an die Stirn, brach in lautes Lachen aus und sagte, das Fehlen der Sonette, die von Persönlichkeit mit Gewicht und Titel stammen sollen, lässt sich aus dem Weg schaffen, indem ihr euch selbst die Mühe macht, sie zu verfassen. Im tiefen Schweigen hatte ich die Worte meines Freundes vernommen, sodass dir, herzensgute Hörerschaft, nun der segensreiche Genuss zuteil wird, der wahren Geschichte des berühmten Don Quixote von der Mancha zu lauschen. Amadís de Gaula, Don Quixote de la Mancha, tú que imitaste la llorosa vida que tuve, ausente y desdeñado sobre el gran ribazo de la peña pobre, de alegre a penitencia reducida. Von Stand und Wandel des trefflichen und tapferen Hidalgos Don Quixote von der Mancha. An einem Ort in der Mancha, ich will mich nicht an den Namen erinnern, lebte vor nicht langer Zeit ein Edelmann, ein Hidalgo, mehr arm als reich und an die 50 Jahre alt, von zähem Leib, hagerem Wuchs, mit hohlen Wangen, ein leidenschaftlicher Frühaufsteher und Liebhaber der Jagd. Herr Quijano! Eine Haushälterin lebte bei ihm, die die 40 überschritten, und eine Nichte, die 20 noch nicht erreicht hatte. Onkel Alonso, wollt ihr denn nicht aufstehen? Heute nicht. Besagter Hidalgo widmete sich dem Lesen von Ritterromanen und dies mit solchem Eifer und Vergnügen, dass er darüber nicht nur die Jagd, sondern sogar die Verwaltung von Geld und Gut vergaß. Er versenkte sich so tief in seine Bücher, dass er ganze Tage und Nächte durchlas. Und der knappe Schlaf und das reichliche Lesen trockneten ihm das Gehirn ein, sodass er den Verstand verlor. Sein Kopf bevölkerte sich mit dem, was er in den Büchern fand. Mit Verzauberungen und Turnieren, mit Schlachten, Fehden, Blessuren, Liebesschwüren, Amuren, Herzensqualen und anderen abwegigen Unfug. All das nistete sich so fest in seinem Geist ein, dass es für ihn keine wahreren Geschichten mehr gab als diese phänomenalen Fantastereien. Gnädiger Herr, wo seid ihr? Als seine Vernunft bereits hoffnungslos verflogen war, verfiel er auf den seltsamsten Gedanken, dem je ein Verrückter auf der Welt verfallen war. Ich werde fahrender Ritter. Ich werde durchs Land reisen und die gleichen Abenteuer erleben wie die fahrenden Ritter vor mir. Jawohl. Ich will jeglichem Unrecht abhelfen, allen Gefechten trotzen und ewigen Ruhm erlangen. Onkel Alonso? Was tut ihr im Keller? Nicht, das geht euch nichts an. Ich gehe ja schon. Als erstes macht er sich daran, die Rüstung zu putzen, die seinen Urgroßvätern gehört hat. Die rostig und vergessen in einem Winkel lag. Und weil der Helm kein Visier hatte, bastelte er sich eines aus Pappe. Grandios. Zieht sich dann seinen Gaul an. Und obwohl der mehr Aussatz als Einsatz zeigte, schien ihm doch, dass sich nicht einmal das Streitross Alexanders des Großen mit ihm messen konnte. 4 Tage brütete er darüber, welchen Namen er ihm geben sollte und gelangte schließlich zu dem Schluss, den alten Schindgaul Rosinante zu nennen. Welch ein Name! Erhaben und klangvoll. Und damit nicht länger ein Schindgaul, sondern fortan ein Ross. Rosinante. Würdig des höchsten Schindrossgipfels. Da er nun seinem Pferd einen Namen gegeben hatte, wollte er auch sich selbst einen suchen. Alonso Quijano. Brütete weitere 8 Tage darüber und nannte sich schließlich herrschaftlich Don. Don Quixote von der Mancha. Von der Mancha, weil er von dort kam. Die Rüstung ist geputzt, der Helm hat ein Visier, der Gaul einen Namen. Und so fehlte ihm nur noch eines, eine Dame, zu der er in Liebe erglühen könnte. Denn wenn mein Glück mir einen Riesen über den Weg führt und ich werfe ihn im ersten Ansturm nieder oder spalte ihn in der Mitte, dann muss ich doch eine Dame haben, vor der er sich auf die Knie werfen kann, um mit demütiger Stimme zu sprechen. Ich, Herrin, bin der Riese so und so. Im Einzelkampf besiegte mich der niemals hinreichend gelobte Ritter Don Quixote von der Mancha. Und er befahl mir, mich vor euch einzufinden, damit ihr ganz nach Gutdünken über mich verfügen könnt. Ach, wie freute sich unser ritterlicher Mann, als er diese Rede getan. Und erst recht, als er gefunden hatte, wen er sich zur Herzensdame wählen wollte. Aldonza Lorenzo. Eine hübsche Bauerntochter, in die er einmal verliebt gewesen war. Auch wenn sie nie etwas davon erfahren und ihn selbst nie angesehen hat. Wie geschaffen. Die Herrin meiner Gedanken zu werden. Und er beschloss sie, Dulcinea von Toboso zu nennen. Ein Name, der ihm genauso klangvoll, wundersam und bedeutungsvoll erschien, wie die Namen, die er sich und seinem Gaul verliehen hatte. Von der ersten Fahrt, die den geistvollen Don Quixote aus seinem Dorf fortführte. Eines Morgens, vor Anbruch eines besonders heißen Julitages, wappnet sich unser Hidalgo mit all seinem Rüstzeug. Ohne einer Menschenseele seine Absicht mitzuteilen und ohne, dass ihn jemand gesehen hätte, stülpt sich den Helm auf, packt den Lederschild, greift zur Lanze und zieht durchs Pförtchen seines Hinterhofs aufs Feld hinaus. Anda! Rosinante, lauf! Doch kaum fand er sich auf dem Feld, da überfiel ihn ein so schrecklicher Gedanke, Alto! Dass er seinem Beginnen beinahe ein Ende gesetzt hätte. Ihm war nämlich eingefallen, dass er noch nicht zum Ritter geschlagen war und sich deshalb nach den Ordensregeln auf keinen Kampf mit einem anderen Ritter einlassen durfte. Doch da sein Wahn stärker war als jede Vernunft, beschloss er, sich den Schlag einfach vom ersten Ritter zu holen, auf den er träfe. Rosinante, ander! Fast den ganzen Tag zog er so dahin, ohne dass etwas Berichtenswertes geschehen wäre, worüber er schier verzweifeln wollte. Wo steckt ihr, schlimmes Gesindel? Unter welchen Büschen kauert ihr, voll Furcht vor der Kraft meines starken Armes? Die Nacht brach an und sein Gaul und er waren todmüde und halb verhungert, als er endlich, nicht weit vom Weg, auf, Rosinante, ein Wirtshaus sah. Dort drüben hin zu der trefflichen Burg. Denn da Don Quixote alles, was er sah, so beschaffen schien, wie er es in den Ritterbüchern gelesen hatte, zeigte sich ihm das Wirtshaus sogleich als Burg mit 4 Türmen, samt Hauben aus funkelndem Silber. So reitet er höchst zufrieden auf die Schenke zu und sieht 2 fröhliche Mädchen vor der Tür. Von der Art, die man Freudenmädchen nannte und die ihm als liebliche Burgfräulein erschienen. Seid gegrüßt, ihr holden Damen. Beim Anblick eines derart gerüsteten Mannes wollen die Mädchen ängstlich ins Wirtshaus laufen. Doch Don Quixote hebt das Pappvisier seines Helms und zeigt sein hageres Gesicht. Hebet euch nicht hinweg, ihr gnädigen Holden, und banget vor keinem Ungemach. All dieweil ich dem Rittertume angehöre, dem es nicht ziemlich ist, derartiges zu verüben. Und gar niemalen an solch edlen Jungfern, als die euch euer Antlitz offenbart. Die Zier der Holden ist die Sittsamkeit, und Torheit ist das zügellose Lachen, das eitlem Grund entspringt. Diese Sprache, die die Frauen nicht verstanden, und das befremdliche Aussehen unseres Ritters steigerten nur ihr Lachen und seinen Ärger. Und beides hätte das Maß überschritten, wäre nicht der Wirt gekommen. Wollt ihr bei uns rasten, edler Herr Reiter? Herr Burgvogt. Don Quixote wirft sich vor dem Wirt auf die Knie. Was macht ihr auf dem Boden? Ist euch nicht gut? Hier knie ich und will niemalen mich wieder erheben, wackerer Ritter, bis ihr mir in eurer Güte die Gunst gewährt, mich am morgigen Tag zum Ritter zu schlagen. Ich? Euch? Ja, in dieser Nacht will ich in der Kapelle eurer Burg über meine Waffen wachen, wie es Ritterbrauch ist. Und wird es hell, soll sich besagter Herzenswunsch erfüllen. Der Wirt hatte bereits Verdacht geschöpft, dass bei seinem Gast der Verstand ausgeflogen war. Und um in der Nacht ein wenig Spaß zu haben, versicherte er ihm, dass er alle fahrenden Ritter aufnehme. Allerdings gibt es in meiner Burg momentan keine Kapelle. Aha. Doch ich kann euch meinen Burghof für die Nachtwache zur Verfügung stellen. Ja. Und am nächsten Morgen wird ihr dann gründlich zum Ritter geschlagen. Wie noch kein zweiter auf der Welt. Ich danke euch, Herr Ritter. Ihr habt doch Geld dabei, oder? Aber woher? Nicht einen Blechling? In keiner Geschichte von fahrenden Rittern steht, dass sie Münzen mit sich geführt hätten. Na, da täuscht ihr euch aber. Ihr könnt sicher sein, dass die fahrenden Ritter allesamt mit prallen Geldtaschen loszogen. Und ihre Knappen führten in ihrem Knappsack auch noch so allerhand mit sich. Zum Beispiel frische Hemden. Gleich nach meinem Ritterschlag will ich nach Hause eilen und aufs Wort beherzigen, was ihr mir empfehlt, Herr Burgvogt. Zur Waffenwacht wurde Don Quixote ein Seitenhof der Schenke angewiesen. Er nahm sein gesamtes Rüstzeug, legte es auf den Rand des Brunnentrogs, griff sich Lanze und Schild und begann in ritterlicher Manier vor dem Trog auf und ab zu gehen. Und gemeinsam mit dem Wachgang nimmt auch die Nacht ihren Anfang. Als es stockfinster geworden war, kam einer der Viehtreiber, die zu Gast in der Schenke waren, um Wasser für seine Maultiere zu holen. Was soll das Zeug da? Wozu es erforderlich war, Don Quixotes Rüstzeug vom Brunnentrog zu nehmen. Frecher Ritter! Wer immer du bist, wag es nicht, das Rüstzeug anzutasten, das dem Tapfersten unter den Fahrenden gehört. Was? Leg es wieder hin! Es sei denn, du willst deine Frechheit mit dem Leben bezahlen. Wer hat dir denn das Hirn verdreht? Deine Lumpe! Steh mir bei, o Dulcinea, in der ersten Fehde, der dies Herz entgegensieht. Und hier lässt Don Quixote den Schild fallen, schnitt mit beiden Händen die Lanze, rennt auf den Viehtreiber zu und zieht ihm die Lanze so gewaltig über den Schädel, dass es ihn zu Boden stürzt. Auf den Lärm hin kamen die anderen Viehtreiber aus der Schenke gelaufen und ließen schon von weitem Steine auf Don Quixote niederregnen. Schmeißt nur eure Steine, ihr Lumpen, ihr Hundsgemeins! Kommt her und schmäht mich! Männer, hört auf, um Gottes Willen! Ihr werdet sehen, was euch als Lohn erwartet! Lasst den Kerl in Frieden! Die Viehtreiber ziehen murrend. Ich hab euch doch gesagt, er ist verrückt! Und der Wirt, dem die Mätzchen seines Gastes gar nicht gefielen, beschloss, ihm unverzüglich den vermaledeiten Ritterschlag zu verpassen, damit nicht noch mehr Unglück geschah. Hoher Herr, verzeiht die Ungebühr, mit der dies Pack euch behandelt hat. Und seid gewiss, dass eure Widersacher die gerechte Strafe für ihre Dreistigkeit erhalten werden. Und nun, da ihr die Pflicht der Waffenwacht zur Genüge erfüllt habt, kniet nieder. damit ich euch zum Ritter schlagen kann. Ich will nur schnell noch das Gebetbuch holen. Der Wirt lief zur Schankstube, schnappte sich das erstbeste Buch, das er fand, und kehrte wie der Wind zu Don Quixote zurück, der ergeben auf dem Boden kniete. In nomine Patris et Filibus et Spiritus Sancti Sanctissimus. 5 Schober Stroh, 8 Schiffe Gerste und 25 Liter junger Wein. Inmitten seines Vortrags hebt der Wirt die Hand und versetzt Don Quixote einen tüchtigen Nackenschlag. Oh! Und gleich darauf mit seinem Schwert einen beherzten Schulterstreich. Witwen und Waisen und 4 Schiffe Weizen, Oramus, Oremus, Orangenmus. Amen. Was sich mit unserem Ritter begab, nachdem er die Schenke verließ. Der Morgen hielt schon Einzug, als Don Quixote die Schenke verließ, so beglückt, so stolz, so entzückt, zum Ritter geschlagen zu sein, dass sein Jubel fast die Sattelgurte seines Pferdes sprengte. Wohl darfst du dich glücklich schätzen unter allen Frauen auf Erden, o Dulcinea von Toboso, schönste der schönen. Denn es ist dir vergönnt, deinem Willen und Belieben einen so tapferen, so namhaften Ritter dienstbar und untertan zu wissen, wie es Don Quixote von der Mancha ist und allzeit sein wird. Er war kaum eine Dreiviertelstunde unterwegs, da sah er in der Ferne eine bunte Schar Händler aus Toledo, die Seide in Murcia einkaufen wollten. Kaum hat Don Quixote sie erblickt, stemmt er sich auch schon beherzt in die Steigbügel, packt die Lanze, drückt seinen Schild an die Brust und pflanzt sich mitten auf dem Weg auf. Jeder, jedermann stillgehalten, solange nicht jedermann bekennt, dass keine Jungfer, die auf Erden wandelt, schöner ist als die Kaiserin der Mancha, die unvergleichliche Dulcinea von Toboso. Werter Herr Reiter, wir wissen nicht, wer diese gute Frau ist, die ihr meint. Zeigt uns ein Bildnis von der Dame, dann wären wir zufrieden. Ja, mir scheint, ihr habt uns so weit auf ihrer Seite, dass sie dem Bild nach auf einem Auge blind sein und ihr aus dem anderen Schwefel triefen kann. Und wir trotzdem euch zum Gefallen alles zu ihren Gunsten sagen wollen, was ihr wünscht. Nichts trieft bei ihr! Das sollt ihr mir büßen. Die Schönheit meiner Herrin der Gestalt zu schmähen. Nach diesen Worten stürmt er mit eingelegter Lanze gegen den Redner. So zornig und ungestüm, dass es dem kühnen Händler schlecht ergangen wäre, hätte das Glück Rosinante nicht auf halben Wege straucheln und stürzen lassen. Nichts wie weg. Elendes Pack. Ihr feigen Galgenvögel, ihr üblen Stricke. Ihr Lumpenpack. Nur angespornt von Liebe und Courage. Der Belianisse schlug aus dem Felde. Der Rosinant zur Irrfahrt hat er kommen. Das Schicksal wollte es, dass einer seiner Nachbarn, ein Bauer aus seinem Dorf, vorbeikam, als unser Ritter so zerschunden am Boden lag. Was ist euch denn widerfallen, mein Herr? Er befreit Don Quixote vom ohnehin zerdroschenen Visier und wischt ihm den Staub vom Gesicht. Herr Quixana, seid ihr das? Denn so hatte unser Hidalgo wohl geheißen, als er noch Vernunft besessen hatte und kein fahrender Ritter aus ihm geworden war. Wer hat euch bloß so zugerichtet? Der gute Mann zieht Don Quixote hoch und setzt ihn mit beträchtlicher Mühe auf seinen Esel. Dann nimmt er den Gaul beim Zügel, seinen Esel beim Halfter und macht sich wieder auf den Weg. Als es schon ganz finster war, gelangten sie in ihr Heimatdorf. Öffne das Tor, Haushälterin. Jesus Maria, ich hoffe. Ich bringe den Herrn Quixana, der schwer getroffen ward. Herr Onkel, verflucht seien die Ritterromane. Und noch in derselben Nacht verbrannten Haushälterin und Nichte alle Ritterbücher, die sich im Hause befanden. Tú a que los ojos dieron la bebida de abundante licor, aunque salobre y al santo de la plata, estaño y cobre, te dio la tierra entera, la comida. Von der zweiten Fahrt unseres rechtschaffenen Ritters Don Quixote von der Mancha. 2 Wochen blieb Don Quixote zu Hause, pflegte seine Wunden und redete einem benachbarten Bauern so lange zu. Ich weiß mit Bestimmtheit, Sancho, mein Freund, dass uns in Bälde ein Abenteuer begegnen wird, bei dem wir in einem Schnapp ein Eiland gewinnen können, zu dessen Gubernator ich dich dann ernennen werde. Mich? Zum Gubernator eines Eilands? Bis der arme Mann schließlich einwilligte, aufs Neue mit ihm auszuziehen und als Schildknappe zu dienen. Dann bin ich dabei, Euer Gnaden. Daraufhin kümmerte sich Don Quixote um die Barschaft. Und indem er hier etwas verkaufte und dort etwas verpfändete, häufte er ein gutes Sümmchen Geld an. Darüber hinaus versah er sich mit frischen Hemden, richtete seinen ledierten Helm und trug seinem knappen Sancho Panza auf, für einen Knappsack zu sorgen. Den vergesse ich gewiss nicht, Herr. Und meinen tüchtigen Esel nehme ich auch mit. Und so verließen sie eines Nachts das Dorf in aller Heimlichkeit und ohne, dass sich Sancho von Kindern und Frau oder Don Quixote von Haushälterin und Nichte verabschiedet hätte. Sie ritten forsch drauf los und waren sich bei Tagesanbruch sicher, dass niemand sie mehr finden würde, der sie hätte suchen wollen. Wie trefflich es dem tapferen Don Quixote bei den ungeheuerlichen, unerdenklichen Abenteuern mit den Windmühlen erging. Alto, Rosinante, steh! Das Glück lenkte unsere Geschäfte besser, als wir hätten hoffen können, Sancho. Siehst du die grimmigen Riesen dort vorne? Mindestens 30 an der Zahl. Mit Armen so lang, dass sie fast 2 Meilen messen. Und mit ihnen gedenke ich, eine Schlacht zu schlagen, bei der wir alle über die Klinge springen sollen. Und mit der Beute legen wir den Grundstein unseres Reichtums. Aber Herr, das sind keine Riesen, sondern Windmühlen. Und was wie Arme erscheint, sind ihre Flügel, die im Wind wirbeln. Man merkt wohl, dass du in Abenteuer nicht bewandert bist, Sancho. Riesen sind es. Und wenn du Angst hast, geh mir aus dem Weg und bete, solange ich diesen erbitterten, ungleichen Kampf mit ihnen fechte. Anda, Rosinante! Santiago! Es sind Windmühlen, mein Herr, keine Riesen! Es ist so gewiss, wie ich auf meinem Esel sitze! Entfleucht mir nicht, ihr feigen, schändlichen Kreaturen! Ein einzelner Ritter greift euch an! Lasst nur eure mächtigen Arme wirbeln! Eurer Strafe entgeht ihr nicht! In vollem Galopp sprengt Don Quixote, gewappnet mit seinem Rundschild und eingelegter Lanze, gegen die erste Windmühle. Ein Flügel bekommt einen Lanzenhieb ab. Zack. Doch der Wind treibt sie so heftig an, dass die Lanze in Stücken davonfliegt und Ross und Reiter hinterher. Por Dios, habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt Acht geben? Es sind nichts als Windmühlen. Still, Sancho, mein Freund. Das Kriegsglück ist mehr denn jedes andere stetem Wandel unterworfen. Und erst recht, weil ein Zauberer die Riesen in Mühlen verwandelt hat, um mir den Sieg zu nehmen. So sehr ist er mir Feind. Sancho Panza half ihm auf die Beine und wieder auf Rosinante, dessen Bug ganz aus den Fugen schien. Und im Gespräch über das erlebte Abenteuer setzten sie ihren Weg fort. Vom überwältigenden Kampf, den der stolze Basque und der tapfere Manchana austrugen. Tendrás claro renombre de valiente, tu patria será en todas la primera, tu sabio autor al mundo único y solo. Tu patria será en todas la primera, tu sabio autor al mundo único y solo. Ich erinnere mich, mein Freund, einem Ritter gelesen zu haben, dem in einer Schlacht das Schwert geborsten worden. Da riss er sich einen schweren Ast ab oder den Stamm einer Steineiche und vollbrachte noch am selben Tag große Taten damit. Das erzähle ich dir, weil ich der ersten Steineiche, die mir begegnet, ebenfalls einen Ast ausreißen will, der mir als Lanze dienen soll. Und so gewaltige Heldentaten will ich damit vollbringen, dass du dich glücklich schätzen kannst, sie sehen zu dürfen und Zeuge von Taten zu sein, die kaum zu glauben sind. Ich glaube euch alles, was ihr sagt, Herr. Richtet euch nur ein wenig auf. Mir scheint, ihr hängt etwas seitwärts. Ja, das ist wahr. Der Sturz muss euch zermahlen haben. Doch klage ich nicht über den Schmerz, weil es fahrenden Rittern nicht gestattet ist, über eine Wunde zu klagen. Kämen auch alle Eingeweide daraus hervor. Im Schutz eines Wäldchens schlugen sie ihr Nachtlager auf. Don Quixote bricht sich einen dünnen Ast vom Baum, der halbwegs als Lanze gelten kann, und krönt ihn mit einer Eisenspitze. Die ganze Nacht tat er kein Auge zu, sondern gedachte seiner Herrin Dulcinea, der Dame seines Herzens, dem Stern von Toboso. Wobei er sich an das hielt, was er in seinen Büchern gelesen hatte, in denen die Ritter Nacht um Nacht in Wäldern und Einöden durchwachen und sich in Gedanken an ihre Herrinnen verzehren. Sancho Panza verbrachte seine Nacht ganz anders. Er hatte sich den Wanst vollgeschlagen und lag in süßem Schlummer, und hätte sein Herr am Morgen nicht laut nach ihm gerufen, Sancho, ihn hätten weder die Sonnenstrahlen im Gesicht noch der Gesang der Vögel Sancho wecken können, die zahlreich und übermütig die Ankunft des neuen Tages begrüßten, an dem Ritter und Knappe sogleich ihre Reise fortsetzten. Heute werden wir mit vollen Händen hineingreifen in die sogenannte Aventüre, Sancho. Gegen 3 Uhr nachmittags erreichten sie einen Bergpass. Wenn ich mich nicht täusche, kommt uns hier das trefflichste Abenteuer entgegen, das die Welt je erblickt hat. Denn diese schwarzen Gestalten dort vorne sind unzweifelhaft irgendwelche Zauberer, die in der Kutsche irgendeine Prinzessin entführt haben. Sicher nicht, Herr. Das sind Benediktinermönche und in der Kutsche sind gewiss Reisende unterwegs. Guter Sancho, wie wenig verstehst du vom Geschäft des Abenteuers. Oh je, das wird noch ärger als die Sache mit den Windmühlen. Verteufeltes, erschreckliches Pack! Gebt sogleich die edle Prinzessin frei, die ihr in dieser Kutsche verschleppt! Wo nicht, seid eines raschen Todes gewärtig, als gerechte Strafe für eure bösen Werke! Werter Herr Reiter, wir sind weder verteufelt noch erschrecklich, sondern 2 Brüder des heiligen Benedikt und haben mit dieser Kutsche nichts zu tun. Wir reisen nur auf demselben Weg. Bei mir fruchten keine feigen Worte. Zu gut kenne ich euch, falsche Brut. Und ohne eine weitere Antwort abzuwarten, gibt Don Quixote Rosinante die Sporen und stürmt gegen den ersten Ordensbruder an. Mit gesenkter Lanze und solcher Wut und Kühnheit, dass er den Mönch, hätte der sich nicht schon vorher vom Maulesel fallen lassen, gegen dessen Willen zu Boden befördert hätte. Als der zweite Mönch sah, wie es seinem Gefährten erging, schoss er auf seinem Maultier über das Feld davon, noch flinker als der Wind. Unterdessen spricht Don Quixote die Dame in der Kutsche an. Prinzessin? Wer seid ihr? Werte Prinzessin, mag euer Holdseligkeit für dahin nach eigenem Belieben schalten und walten. Nun, da der Hochmut eurer Räuber da niederliegt, von diesem meinem starken Arm gefällt. Ist das ein Überfall? Fasst euch, euer Hoheit. Euer Los hat sich gewandelt. Und wisset, dass sich euer Retter Don Quixote von der Mancha nennt. Fahrender Ritter auf Aventüre und in Banden der Unvergleichlichen, der schönen Doña Dulcinea von Toboso. Don Quixotes Worte hörte einer aus dem Tross der Kutsche, ein Baske. Fahr zur Hölle, verdammter Ritter! Und als er sah, dass Don Quixote sie nicht weiterfahren lassen wollte, ging er zu ihm und packte ihn bei der Lanze. Und lass die Dame in der Kutsche in Ruhe! Sonst mörder ich dich, so wahr ich hier stehe und ich ein Baske bin. Wärst du ein Ritter? Ich hätte deine Dreistigkeit und Einfalt schon bestraft. Ich nicht, ritterlich! Du klägliche Kreatur! Du lügst als Christ, Gott geschworen! Wirf Lanze weg und zieh das Schwert, du! Als erster lässt der hitzige Baske seinen Schlag niedersausen. Und tritt Don Quixote an der Schulter. Ein Jammer, dass der Chronist der Geschichte den Ausgang des Kampfes ausgerechnet an dieser Stelle in den Sternen stehen lässt. Mit der Entschuldigung, er habe über Don Quixotes Heldentaten nur das Berichtete niedergeschrieben gefunden. Ich aber wollte nicht glauben, dass eine derart stolze Historie an solch heiklem Punkt abbrach. Und der Wunsch ließ mich nicht los, wirklich und wahrhaftig alles über Leben und Wunderwerke unseres trefflichen Don Quixote zu erfahren. Doch hätten mir Himmel, Zufall und Glück nicht geholfen, nie hätte ich in Toledo die alten Schreibhefte entdeckt, die ein Junge dort zum Kauf anbot und die für einen halben Real in meinem Besitz übergingen. Historie des Don Quixote von der Mancha, niedergeschrieben von Sidi Hamete Benengeli, arabischer Chronist, steht am Anfang des ersten Heftes. Und fein naturgetreu ist dort der Kampf zwischen Don Quixote und dem Basken abgebildet. Als erster lässt der hitzige Baske seinen Schlag wieder sausen. Mit solcher Kraft und Wut, das wäre ihm das Schwert nicht vom Weg abgekommen, nur dieser eine Hieb genügt hätte, allen Abenteuern unseres Ritters ein Ende zu bereiten. Doch das barmherzige Geschick, das Don Quixote für Höheres bestimmt hatte, lenkte das Schwert des Widersachers ab, so dass es zwar seine linke Schulter traf, doch keinen weiteren Schaden anrichtete, als ein gehöriges Stück Helm mitzunehmen und ein halbes Ohr obendrein. Don Quixote packt sein Schwert mit beiden Händen und lässt es mit solcher Gewalt auf den Basken niedersausen, dass der zu Boden fällt. Lasst ihn am Leben! Ich bitte euch. Don Quixote musste der Dame versprechen, sich nach Toboso zu begeben und sich bei der unvergleichlichen Doña Dulcinea einzufinden, damit sie ganz nach Belieben über ihn verfügen möge. Vive seguro de que eternamente en tanto al menos que en cuarta esfera sus caballos aguije el rubio Apollo. Vom Gespräch, das sich zwischen Sancho Panza und seinem Herrn Don Quixote entspann, nebst anderen erzählenswerten Abenteuern. Ich glaube, Herr, wir täten gut daran, in die nächste Kirche zu flüchten. So übel, wie es den Basken erwischt hat, wäre es kein Wunder, wenn man es der Heiligen Bruderschaft meldet und uns festnimmt. Dummes Zeug, Sancho. Hast du je gesehen oder gelesen, dass ein fahrender Ritter zur Rechenschaft gezogen wurde? Wie viel Blutzoll er auch fordern mag? Ich weiß nichts von Blutgroll und hab mein Lebtag auch keinen gegen irgendwen gehabt. Ich weiß nur, wer sich auf dem Land mit anderen schlägt, bekommt es mit der Heiligen Bruderschaft zu tun. Ja. Sei unbesorgt, mein Freund. Ich befreie dich aus ihren Fängen. Hast du auf dem ganzen Erdenrund je einen tapfereren Ritter gesehen als mich? Hast du je in den Geschichten von einem gelesen, der mutiger im Angriff war, tüchtiger im Standhalten, gewandter im Zustoßen oder geschickter im Niederzwingen? Um ehrlich zu sein, ich habe niemals nie auch nur eine einzige Geschichte gelesen, weil ich nicht lesen kann. Aber ich wage jede Wette, dass ich meinen Lebtag lang keinem kühneren Herrn als euch gedient habe. Aber ich bitte euch, lasst euch verbinden. Aus dem Ohr da fließt gehörig Blut. Es schmerzt auch mehr, als mir lieb ist. Kein Wunder, euer Helm ist auch ganz hin. Was? Das muss ich sehen. Alto Rosinante. Bei Gott, du hast recht. Hiermit schwöre ich bei den heiligen vier Evangelien, dass ich von nun an kein Brot mehr an gedeckter Tafel essen und unter keinem Dach mehr schlafen will, bis ich einem Ritter mit Gewalt einen Helm entrissen habe, der künftig dieses Haupt beschützen wird. In derlei Gespräche waren Don Quixote und sein Knappe vertieft, als der Ritter sah, dass ihnen eine große, dichte Staubwolke auf dem Weg entgegenkam. Dies ist der Tag, O Sancho, an dem sich zeigen wird, welch Glück Fortuna für mich bereithält. Siehst du die Staubwolke, die sich vor uns erhebt? Nun, sie ist zum Bersten angefüllt von einem mächtigen Heereszug, in dem mannigfache, zahllose Völkerscharen heranrücken. Dann müssen es zwei sein, Herr. Hinter uns erhebt sich noch so eine Staubwolke. Noch besser. Hier stürmen zwei Heere gegeneinander. Seid ihr sicher? Für mich sieht es eher aus wie zwei große Schafherden. Pappalapapp. Dieses Heer, das uns entgegenkommt, wird geleitet und geführt vom großen Kaiser Ali van Faron. Und das, welches hinter meinem Rücken aufmarschiert, gehört zu seinem Feind, dem Kaiser Pentapolis, der immer mit entblößtem rechtem Arm ins Schlachtgetümmel zieht. Hörst du nicht die Pferde wiehern? Die Trompeten klingen, die Pauken dröhnen. Ich höre bloß Schafe blöken. Deine Furcht, Sancho, verwirrt dir Auge und Ohr. Denn die Angst kann bewirken, dass sich die Sinne trüben und die Dinge nicht als das erscheinen, was sie sind. Wenn du dich zu sehr fürchtest, tritt beiseite und lass mich allein. Denn allein bin ich genug, um die Partei zum Sieg zu führen, der ich meinen Beistand gebe. Und schon gibt Don Quixote Rosinante die Sporen und sprengt mit eingelegter Lanze das Hügelchen. Kommt zurück, euer Gnaden! Bei Gott, Herr Don Quixote! Hamme sind es und Schafe, gegen die ihr anstürmt! Por Dios! Kommt zurück, was ist denn das für ein Wahnsinn? Was tut ihr bloß? Auf, ihr Ritter, die ihr den Fahnen des heldenhaften Kaisers Pentapolin mit dem hochgestreiften Ärmel folgt und dient. Ihr werdet sehen, wie geschwind ich Rache nehme an eurem Feind, dem Ali van Faron von Tacrobana. Mir nach! Was tut ihr da? Schurt! Als die Hirten merkten, dass ihr Geschrei bei Don Quixote nichts fruchtete, schnallten sie ihre Schleudern ab, um zu sehen, ob sie mit faustgroßen Steinsalben zu seinen Ohren vordrangen. Por el amor de Dios! Los! Weg hier! In aller Eile treiben die Hirten ihre Tiere zusammen und ziehen ab. Habe ich nicht gesagt, Herr Don Quixote, dass ihr umkehren sollt? Dass ihr nicht gegen Heldenheere stürmt, sondern gegen Hammelherden? Wahrhaftig! Derlei kann der Schuft von Zauberer, mein Freund, verfälschen und verschwinden lassen. Du musst wissen, Sancho, für dies Zaubervolk ist es ein Kinderspiel, uns vorzugaukeln, was es will. Und aus Neid über den Ruhm, der mir aus dieser Schlacht erwachsen wäre, hat der Erzschuft, der mich verfolgt, die Feindesheere in Schafherden verwandelt. Aber jetzt knie dich neben mich und schau, wie viele Zähne mir fehlen. Denn ich habe das Gefühl, kein einziger steht mir mehr im Mund. Also unten habt ihr nicht mehr als 2,5 Backenzähne und oben weder einen halben noch sonst was. Das ist alles so ratzekahl wie eine Glatze. Ich Unglückseliger, ein Zahn ist wertvoller als ein Diamant. Doch derlei müssen wir dulden, die wir uns dem strengen Orden der Ritterschaft verschrieben haben. Könnt ihr denn weiterreiten, mein Herr Ritter von der traurigen Gestalt? Wie kommst du jetzt auf diesen Namen? Ach Herr, weil ihr trauriger anzusehen seid als je einer, der mir vor Augen gekommen ist. Aber nein, gewiss fand es der weise Zauberer, der die Geschichte meiner Heldentaten berichtet, an der Zeit, mir einen Beinamen zu geben, so wie die Ritter früher einen hatten. Der eine nannte sich der vom glühenden Schwert, ein anderer der vom Einhorn und so weiter. Deshalb hat er dir in den Mund gepflanzt, mich hier und jetzt den Ritter von der traurigen Gestalt zu nennen, wie ich von jetzt an heißen will. Und jetzt sitz auf, mein Freund, und vorwärts, ich folge dir, in welchem Schritt du immer möchtest. Vom erlesenen Abenteuer und außerordentlichen Gewinn des Helms des Mambrin. Wie wahr sind doch die Sprichwörter, Sancho? Vor allem jenes, das da heißt, wenn eine Tür sich schließt, tut eine andere sich auf. Hat das Glück uns bisweilen auch eine Tür verschlossen? Öffnet es nun sperrangelweit eine andere zu einem besseren Abenteuer. Unser Held hatte nämlich einen Mann erspäht, der etwas auf dem Kopf trug, das glänzte, als wäre es aus Gold. Siehst du den Ritter dort, der uns auf einem Apfelschimmel entgegenkommt und einen Goldhelm auf dem Kopf trägt? Was ich von hier aus sehe und erspähe, ist ein Mann auf einem Esel, ganz wie mein grau Ohr, und auf dem Kopf trägt, der etwas Glänzendes. Papalapap. Das ist der Helm des Mambrin, Sancho. Und gleich ist er mein. Und wieder galoppiert er davon. Santiago! Santiago! Verteidige dich, du elende Kreatur! Hilfe! Oder überlass mir aus freien Stücken, worauf ich höchstes Anrecht hätte. Herr Gott, Was wollt ihr von mir? Eine solche Spukgestalt auf sich zustürzen zu sehen, hatte der Barbier, der sich sein Scherbecken übergestülpt hatte, nicht im kühnsten Traum erwartet. Und um dem Lanzenstoß des Ritters zu entgehen, hatte er keine Wahl, als sich vom Esel fallen zu lassen. Reich mir den Helm, Sancho. Her damit. Hier, mein Herr, das ist, weiß Gott, ein feines Scherbecken. Ich wette, es ist gut und gerne seine 8 Silberrealen wert. Der Heide, für den dieser treffliche Turnierhelm geschmiedet wurde, muss einen kapitalen Kopf gehabt haben. Doch das Ärgste ist, dass ihm das Kinnstück fehlt. Am nächsten Ort, an dem ich einen Schmied finde, will ich ihn herrichten lassen. Bis dahin will ich ihn tragen, wie es eben geht. Denn besser ein halbes Ei als eine leere Schale. Und als Schutz gegen einen Steinhagel taugt er allemal. Und frisch behelmt ritt Don Quixote weiter, begleitet von seinem braven Knappen Sancho Panza. Von der Freiheit, die Don Quixote vielen Unseligen gab, die wider ihren Willen dorthin gehen sollten, wohin sie nicht wollten. Die Sache ist, Herr, ich mache mir seit ein paar Tagen schon Gedanken, wie wenig man dabei gewinnt, wenn man seine Abenteuer ausgerechnet in solch öden Gegenden vollbringt, wo sie keine Menschenseele sieht. Wäre es nicht besser, wir würden irgendeinem Kaiser oder hohen Fürsten dienen, der gerade einen Krieg führt und in dessen Dienst ihr euren Mut, eure große Kraft und euren gewaltigen Verstand beweisen könnt? Bevor diese Stunde kommt, guter Sancho, muss ein Ritter die Welt durchfahren und sich Ruhm und Namen erkämpfen. Und kommt er dann an den Hof eines großen Monarchen, wird der König selbst ihm auf der Treppe seines Palastes entgegeneilen, ihn innigst umarmen und... Cide Hamete Benengeli, der Chronist dieser so wahren wie gewichtigen, lieb- und geistreichen Geschichte, erzählt, dass der treffliche Don Quixote von der Mancha hier in seiner Rede innehielt, denn er sah, dass ihm auf dem Weg etwa ein Dutzend Männer zu Fuß entgegenkamen. Die Helme an einer langen Eisenkette wie Perlen am Rosenkranz aufgereiht. 2 Männer zu Pferd begleiteten sie und 2 zu Fuß. Die Berittenen tragen Radschlossgewehre und die zu Fuß Wurfspieße und Degen. Wer kommt da des Weges? Das ist eine Kette von Sträflingen, Herr. Verbrecher, die man im Namen des Königs auf die Galeeren zwingt. Wie denn zwingt? Ist es möglich, dass der König jemanden zwingt? Na, man hat die Leute dazu verurteilt, dass sie zwangsweise dem König auf den Kriegsschiffen dienen, um ihre Missetaten zu büßen. Aha, aber egal, wie man es dreht und wendet, die Leute, die man da vorantreibt, gehen nur aus Zwang und nicht aus freiem Willen. Genau. Somit fällt das unter die Pflichten meines Amtes. Den Zwang zu brechen und den Elenden Schutz und Schirm zu gewähren. Aber gnädiger Herr, das sind alles Missetäter. Inzwischen hat die Kette der Galeerensträflinge Don Quixote und Sancho Panza erreicht. Lasst sie frei, ich bitte euch, und in Frieden ziehen. Seid ihr noch bei Trost? Des Königs Sträflinge sollen wir freilassen? So ist es. Sanft und friedlich bitte ich euch drum. Doch wollt ihr es nicht im Guten tun, dann tut mein starker Arm mit dieser Lanze, diesem Schwert das Seine, damit ihr das Eure trotzdem tun müsst. Don Quixote fiel so blitzartig über den Wächter her, dass dem keine Zeit blieb, sich zur Wehr zu setzen. Er sinkt mit einer üblen Lanzenwunde zu Boden. Ein Sträfling stürzt sich auf den am Boden liegenden Wächter, entreißt ihm den Schlüssel und beginnt sich und seine Leibesgenossen von den Halseisen zu befreien. Ehrenwerte Sträflinge, den edlen Geist ziert alle Zeit, dass er sich für empfangene Wohltat dankbar zeigt. Das sage ich, weil ihr am eigenen Leib von mir ein Wohl empfangen habt. Und es ist mein Wunsch und Wille, dass ihr eure Kette wieder aufnehmt und damit bei der werten Frau Dulcinea von Toboso vorsprecht und ihr sagt, die schicke ihr der Ritter, der ihr angehört, damit sie seiner gedenke. Ist das vollbracht? Dürft ihr eurem Glück entgegenziehen, wohin immer es euch beliebt. Werter Herr Befreier, Das ist samt und sonders unmöglich. Ja, wir können nicht gemeinsam durch die Gegend gehen, sondern wir müssen getrennte Wege gehen und versuchen, uns ganz tief in der Erde zu verkriechen. Damit uns die heilige Bruderschaft nicht mehr findet, die uns ohne Zweifel hetzen wird. Oh doch! Er wird jetzt schön dorthin gehen. Und zwar mit eingezogenem Schwanz und der ganzen Kette auf dem Buckel. Der Sträfling, der alles andere als duldsam war und bereits begriffen hatte, dass ihr Befreier nicht ganz richtig im Oberstübchen war, gab seinen Gefährten einen Wink. Drei! Und schon regnet es Steine auf Don Quixote. So viele, dass er zu Boden geht. Und kaum liegt er unten. Entledigten sie ihn seines Waffenrocks, den er über der Rüstung trug, und Sancho entledigten sie der Kapuzenjacke und ließen ihn im Hemd stehen. Oh weh, ich spüre jeden Knochen in meinem armen Leib. Schon oftmals habe ich gehört, Sancho, wer Schurken Gutes tut, gießt Wasser in den Fluss. Hätte ich auf dich gehört, wir hätten uns diesen Verdruss erspart. Doch geschehen ist geschehen, also Geduld. Und aus Erfahrung wird man klug. Und wenn ihr aus Erfahrung klug werdet, dann bin ich ein Türke. Aber wo ihr schon zugebt, dies Unheil wäre uns erspart geblieben, wenn ihr auf mich gehört hättet. Hört jetzt auf mich und erspart uns ein weit größeres, denn ich sage euch, bei der heiligen Bruderschaft nützen keine Rittereien. Die schert sich einen Dreck um alle fahrenden Ritter zusammen. Mhm. Und wisst ihr was? Mir ist, als sausten mir schon ihre Pfeile um die Ohren. Es ist deine Natur, ein Feigling zu sein, Sancho. Aber damit du nicht behaupten kannst, ich wäre starrköpfig und täte nie, was du mir rätst, will ich für diesmal deinen Rat befolgen. Und ohne ein weiteres Wort saß er auf. Sancho übernahm auf seinem Esel die Führung und sie drangen in die nahegelegenen Berge der Sierra Morena vor, um sich ein paar Tage in dieser unwegsamen Gegend zu verstecken, für den Fall, dass die Bruderschaft nach ihnen suchte. Amadís de Gaula, Don Quijote de la Mancha, tú que imitaste la llorosa vida que tuve, ausente y desdeñado sobre el gran ribazo de la peña pobre, de alegre a penitencia reducida. Was dem trefflichen Don Quixote in der Sierra Morena widerfuhr. Je tiefer sie ins Gebirge vordrangen, desto froher wurde Don Quixote ums Herz. Denn diese Gegend schien ihm wie geschaffen für die Abenteuer, die er suchte. Alto, Rosinante, steh, steh. Sancho! Was ist, Herr? Siehst du da im Gebüsch das Sattelkissen mit den prallvollen Taschen? Steig ab und sieh nach, was drin ist. Vier Hemden aus bestem holländischem Linnen und anderes Leinzeug. Und ein Merkbuch. Gib es mir. Vielleicht steht dort etwas, was uns enträtseln lässt, wer der Besitzer des Bündels ist. Ein Sonett und ein Brief. Dein falsches Versprechen und mein wahres Verhängnis führen mich weit ab, sodass die Nachricht meines Todes eher wird an deine Ohren dringen als die Worte meiner Klagen. Du hast mich, Unbarmherzige, verschmäht um dessen Willen, der mehr hat an Besitz, doch nicht an Wert. Ein Liebesbrief. Den feinen Händen nach handelt es sich wohl um einen Verliebten von edler Geburt, der verachtet und gepeinigt von seiner Herzensdame eine Verzweiflungstat begangen hat. Auch ich will hier ausharren, Sancho, und dem Amadís von Gallien nacheifern, dem Leidgestirn der tapferen, liebenden Ritter, indem ich in die Haut des Verzweifelten schlüpfe, des Hirnwütigen, des Rasenden. Also ich denke, die Ritter, die sowas gemacht haben, sind von ihren Damen dazu getrieben worden. Aber was für ein Grund treibt euch denn dazu, derart verrückt zu werden? Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Und das gewisse Etwas an meinem Vorhaben. Wird ein fahrender Ritter nämlich mit Grund verrückt? Was ist das für eine Kunst? Der Reiz liegt darin, dass ich ohne Anlass außer Rand und Band gerate und im Wahn will ich bleiben, bis du mir die Antwort auf einen Brief überbringst, mit dem ich dich zu meiner Herrin Dulcinea senden will. Merk ihn dir gut, denn es mangelt mir an Schreibzeug. Brief von Don Quixote an Doña Dulcinea von Toboso. Erlauchte, vorzügliche Herrin mein. Verbrauchte und freizügliche Herrin mein. Der von der Trennung Schwertesstich durchbohrte und im tiefsten Herzen verwundete, schickt dir, süßeste Dulcinea von Toboso, das Wohl, das ihm verwehrt. Der von schwerer Gicht verknorrte, schickt dir... Ist deine Gnade meinen Qualen abhold. Qualen? So könnt ich nimmer, mag es mir an Kraft zum Leid auch nicht gebrechen, einer Trübsal trotzen, die so mächtig ist und überdies so lange währt. Und mächtige Trübsal? Mag es dir belieben, mir deinen Beistand zu senden, so bin ich ganz der Deine. Wenn nicht, so tu, was dir genehm, und setze ich meinem Leben dann ein Ende, ist deiner Grausamkeit und meinem Begehr genug getan. Der Deine bis in den Tod, der Ritter von der traurigen Gestalt. Der Deine bis in den Tod, der Ritter von der traurigen Gestalt. Bravo! Mach dich gleich auf den Weg, mein Freund, und reite auf meinem guten Rosinante, so bist du schneller wieder hier. Das will ich tun. Aber zuvor musst du dir noch ansehen, wie ich nackend 1-2 Dutzend Tollheiten vollbringe. Ich will auch in weniger als einer halben Stunde damit durch sein. Verschont mich damit, Herr. Eure größte Verrücktheit habe ich doch schon gesehen, nämlich, dass ihr hier Mutterseelen allein zurückbleibt. Nur eine, Sancho. Warte, es dauert auch nicht länger als ein Vaterunser. Und schon entledigt sich Don Quixote seiner Kniehose, sodass ihm nur die Hemdschöße um die nackten Schenkel flattern und vollführt mir nichts, dir nicht 2 Luftsprünge. Bei denen er sich auf die Sohlen klatscht und schlägt 2 Purzelbäume hinterher. Wobei er Dinge entblößte, die Sancho kein 2. Mal sehen wollte. Und so lassen wir den Knappen seines Weges ziehen bis zu seiner Rückkehr, die bald erfolgen sollte. Don Quixote von der Mancha. Hörspiel in 3 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Miguel de Cervantes Saavedra. Aus dem Spanischen von Susanne Lange. Teil 1. Vom Auszug des geistvollen Hidalgos, seiner Rückkehr und neuen Fahrt. Es sprachen Don Quixote, Christian Brückner, Sancho Panza, Daniel Silman, Cervantes, Spania, Adolfo Azor, Haushälterin, Hedi Kriegeskotte, Nichte, Sonja Dengler, Barbier, Kai Magnus Ting und als Erzähler, Tina Engel und Peter Fricke. In weiteren Rollen, Robert Besta, Victor Calero, Klaus Kofalka Adami, Giovanni Funiati, Patrick Güldenberg, Horst Hildebrandt, Anne Gesser-Reyalappe, Anne Lesmeister, Sandra Pasic, Janek Petri, Bertolt Tötzke und André Wilmund. Hörspielbearbeitung Katrin Sipse. Ton und Technik Andreas Völzing, Wolfgang Rhein, Judith Rübenach, Robert Müller und Manfred Seiler. Regieassistenz Martin Bunz und Constanze Renner. Musik Peter Keitzer.